Zeltplatz Monster. Es war die erste Nacht im Zeltlager. Unruhig hat sich Janina von einer Seite auf die andere gewälzt. Sie ist sich nicht gewöhnt, auf einer Luftmatratze zu schlafen. Außerdem ist ihr Schlafsack viel zu dick. Draussen ist es warm und im Zelt ist es richtig heiß. Janina stöhnt. Hätte sie sich doch nur nicht von ihrer Freundin Kim überreden lassen, mit ins Zeltlager zu gehen. Dann würde sie jetzt in Italien am Strand liegen, mit ihren Eltern. Und ganz viel Spaghetti. Und Glasse. Und vor allem mit einem bequemen Bett. Was ist denn los? Janina, ihre Augen sind vor Schreck ganz weit aufgerissen. Sie zeigt aufs gegenüberliegende fremde Zelt. Monster! Was? Kim befreit sich aus ihrem Schlafsack und krabbelt zu ihrer Freundin. Das Zelt gegenüber ist innen ganz hell erleuchtet. Aber sonst ist nichts Ungewöhnliches zu sehen. Hey Kim, schläfst du schon? Wie denn? Bei dem Lärm, wo du machst. Ich kann nicht einschlafen. Es ist viel zu heiß hier drinnen. Kann ich das Zelt kurz aufmachen? Von mir aus? Janina öffnet den Rissverschluss, klappt den Zelteingang auf die Seite und stößt einen Schrei aus. Kim fährt auf. Ist etwas passiert? Fragt plötzlich jemand gähnend vom Zelt neben zu. Es war der Max, ein Betreuer. Nein, nein. Alles ist in Ordnung. Janina hat nur schlechte Träume. Ach so, nur dann schlafen schön. Spinnst du? Ich hab nicht geträumt. Ich weiß doch noch, was ich sehe. Janina, es gibt ein Monster. Vielleicht hast du doch nur... Da ist es wieder. Los, komm, wir schauen da uns mal von Nähem an. Kim legt ihre Jogginghose und Turnschuhe an und kriecht aus dem Zelt. Der Janina bleibt nichts anderes übrig, als ihrer Freundin zu folgen. Vorsichtig schleichen die beiden Mädchen über zum fremden Zelt und legen sich hinter einem grossen Baum auf die Lauer. Aus dem Zelt ertönt leise Musik und das Monster fährt an, sich im Takt zu bewegen. Sieh nur, es tanzt! Tatsächlich, ganz deutlich ist ein Schatten von einem Monster an der Zeltwand zu sehen. Es verändert ständig seine Form und wächst oder schrumpft in Sekundenschnelle. Was sollen wir tun? Wir schleichen zurück und schauen uns das Zelt morgen früh mal etwas genauer an. Im Moment scheint das Monster nicht sehr gefährlich zu sein. Sie steht auf, schleicht auf Zehenspitze davor und trettet gegen eine Getränkdose. Janina und Kim verschrecken. Sie kreischen auf und klammern sich aneinander. Hilfe, ein Monster! Ein Monster? Wo? Na, du bist das Monster. Ich? Doch es ist kein Monsterlache, sondern es tönt ganz menschlich. Meint ihr öppe das da? Im gleichen Augenblick erscheint wieder der Schatten am Zeltdach. Janina und Kim zucken kurz zusammen, doch Neugier siegt. Vorsichtig werfen sie einen Blick ins fremde Zelt und fangen plötzlich an zu lachen. Auf dem Boden sitzt eine junge Frau. Sie hat eine Taschenlampe zwischen ihre Beine geklemmt und macht mit den Händen Schattenspiel an der Zeltwand. Ein Wolf, sagt der Bub, der neben ihr am Boden sitzt. Er war etwa so alt wie Kim und Janina. Richtig! Mama kann aber auch Häsli. Wenn ihr wünscht, sagt sie euch bestimmt, wie es geht. Da lassen sich die beiden Mädchen nicht zweimal sagen. Schnell krabbelt sie ins Zelt hinein. Wir müssen aber lieber das Monster lernen. Oder sollen wir morgen Abend die anderen auf dem Zeltplatz mit einem Häschen erschrecken?